لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب التفكر، باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم. وقال والآيات في ذلك في هذا الباب كثيرة، ومن الأحاديث الحديث السابق: الكيس من دان نفسه. بارك الله فيكم. هذه الآيات كلها في هذا الباب، وهو التفكر في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والتفكر أمر واجب على الإنسان، وهو أن الإنسان يعمل فكره في الأمر حتى يصل فيه إلى نتيجة، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا التفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أي قل يا محمد للناس جميعا: ما أعظكم إلا بواحدة، أي ما أقدم لكم موعظة إلا بواحدة فقط، إذا قمتم بها أدركتم المطلوب ونجوتم من المرهوب، وهي أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تقوموا لله أي مخلصين، أي تقوموا لله مخلصين، فإذا أخلصتم وتفكرتم حصلت لكم الموعظة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتفكر. وهل قام على الوجه المطلوب بالعمل؟ وهل قصر؟ وهل زاد؟ وماذا حصل له من هذا العمل من طهارة القلب وزكاء النفس، لكي تكون هذه الأعمال الصالحة التي يؤديها الإنسان مؤدية أو محصلة للأمر الذي أراده، بحيث أن يستقيم القلب وأن يكون على الخير. مثال هذا الأمر: الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، فإذا صلينا ما الذي حققت الصلاة عنده؟ هل صلينا؟ ما الذي، هل زادتنا طاقة؟ هل زادتنا إيمان؟ هل نهتنا هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لما نقدم الزكاة، هل الزكاة طهرت وتطهرنا بها وتزكينا، أم أن الإنسان بارك الله فيكم يقدم الزكاة ويندم يقول كيف أخرجت من مالي هذا الأمر؟ فذلك لابد من هذه الموعظة التي فيها تفكر بالأحوال العامة وبالأعمال الصالحة. والتفكر لا يعني يا أخوة أن يجعل الإنسان عقله حاكما على الكتاب والسنة أو حاكما على الدين، وأنما التفكر هو التفكر في عظيم المخلوقات أو التفكر في هذه الأعمال. ما الذي حققنا بعد أن عملنا؟ عندنا صليت، صلينا قبل قليل، طيب ما الذي تأثرنا فيه بعد الصلاة؟ ولا خلاص صلينا ويلا ارتحنا؟ إذن لابد من الإنسان يتفكر، والتفكر أعيد وهذه مسألة مهمة. بعض الناس يظن أن التفكر يعني أنه يحدد ما هو الخطأ والصواب في الدين. لا يا أخوة، الخطأ والصواب في الدين يعني لما نعرف هذه المسألة خطأ أو هذه المسألة صواب، هو بالدليل، هو بالدليل الشرعي، ولكن تحتاج أنت أن تتفكر في هذا الدليل حتى يؤثر في قلبك وحتى تتعظ بهذا الذي يحصل لك من العمل. بارك الله فيكم. كابيتل 9 فون بوخ ده جبوتل فون رياض الصالحين nachsinnen über die Großartigkeit der Schöpfung Allahs, des Erhabenen, die Vergänglichkeit dieser Welt, die Schrecken des Jenseits und alles, was damit zusammenhängt, sowie Unzulänglichkeit eines selbst und eigene Charakterbildung durch Selbstverpflichtung zu Aufrichtigkeit oder zu Standhaftigkeit und Befestigung. Das ist das Kapitel, was wir heute barakallahu fikum durchnehmen werden. Und der Autor rahimahullah ta'ala hat Ayat aus dem Koran wie seine Regel. Das wird, er hat immer eine Regel gehabt in seinem Buch. Und die Regel war, erstmal bringt er die Ayat aus dem Koran, erstmal Kapitel, dann die Ayat aus dem Koran, dann die Hadithe und selten bringt er auch Erklärungen von Gelehrten und der sagt, was sie dazu gesagt haben. Sprich, wahrlich, ich rate euch eins oder eines, dass ihr zu zweit oder einzeln vor Allah hintretet und dabei nachsinnt. Euer Gefährte ist fürwahr nicht besessen. Sura 34, 46. Sagt, ich ermahne euch nur zu einem, dass ihr euch zu zweit und einzeln um Allahs Willen hinstellt und herauf nachdenkt. Euer Gefährte leidet nicht an Besessenheit. Er ist auch nur ein Warner vor einer bevorstehenden strengen Strafe. Nachdenkt oder nachsinnt. Das ist Nachsinnung und Nachdenken. Das ist unser Kapitel eigentlich, das ist unser Thema. O Mohammed, sprich zu diesen Leuten, zu den Menschen, dass ich euch ermahne, dass ich euch ermahne oder dass ich euch rate. Eines ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang für die Ermahnung, dass ihr nachsinnt und dass ihr nachdenkt, dass ihr euch überlegt. Ihr könnt das zweit machen, gruppenmäßig machen, das können Einzelpersonen machen. Ihr denkt nach, ihr sinnt nach, ihr überlegt euch. Und das ist hier der Sinn. Das wird überlege dir, wenn du etwas machst. Und du sollst nachsinnen und nachdenken. Das ist die Ermahnung. Das ist die wichtige Ermahnung. Und ihr stellt euch hin um Allahs Willen. Das heißt, ihr habt dann die Aufrichtigkeit und die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr etwas tut, wenn ihr etwas annimmt, wenn ihr etwas begeht, dann sollt ihr nachdenken. Jetzt für uns speziell. Wenn du eine Tat begehst, dann sollst du nachsinnen. Nachsinnen. Und sollst du nachdenken, was hat dich bewirkt? Oder was hat sich bei dir geändert, dass du diese Tat begangen hast? Wir haben gebetet. Nach dem Gebet. Was haben wir aus diesem Gebet? Was hat sich geändert, nachdem wir gebetet haben? Wie waren wir vor dem Gebet und wie sind wir nach dem Gebet? Was ist hier in diesem Zusammenhang? Barakallahu fiq. Deshalb aufpassen. Gebet zum Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das Gebet verbietet das Abscheuliche und das Schlechte. Also durch das Gebet machst du nicht das Abscheuliche und machst du nicht das Schlechte. Durch das Gebet. Jetzt, wenn du gebetet hast, dann überlegst du dir, ja, was hat erstmal das Gebet in mein Herzen geändert und hat es mich dazu beigetragen, dass ich nichts Schlechtes tue? Und so machst du als Ermahnung mit jeder guten Tat. Wenn du Zakat entrichtest, wenn du Zakat entrichtest, wenn du Zakat abgibst, dann fragst du dich, ja, nach dieser Zakat-Abgabe, ist mein Herz reiner geworden? Oder nach dieser Abgabe überlege ich mir, oh, wieso habe ich so viel bezahlt? Das war sehr viel. Das heißt, was hat dich gelehrt? Und deshalb sollte man immer nachsinnen und nachdenken. Nicht nur bezüglich guter Taten, wenn man begeht, sondern überhaupt, wenn man eine Tat begeht, wenn man etwas überlegt, wenn man was sagt, wenn man überhaupt diese Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala anschaut. Sollte man nachsinnen, nachdenken. Und wir sagen, subhanallah, schaut mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala das so schön gemacht hat, subhanahu wa ta'ala. Thumma qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardu, wa ikhtilafil layli wal nahar, ayatin li uli al-bab, alladhina yathkuruna allaha, alladhina يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيكم. إن في خلق السماوات والأرض من حيث الحجم والكبر والعظمة وغير ذلك مما أودع الله فيهما في هذا الخلق آيات. فر إلى هذه السماوات وهذه الأرض. النجوم آية من آيات الله. الشمس آية. القمر آية. الأشجار. البحار. الأنهار. آيات عظيمة تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. هذه السماوات السبع التي خلقها تدل على كمال قدرته وكمال رحمته وكمال حكمته. والأرض كذلك. خلق هذه الأرض وكيف أن الأراضين سبع أيضا. الأراضين سبع من حيث العدد. اختلاف الليل والنهار. الاختلاف يكون أولا من جهة أن الليل مظلم والنهار مضيء. للمظلم النهار مضيء. الليل والنهار يتفاوتان طولا. ويعني طولا الليل أحيانا يكون أطول والنهار أحيانا يكون أطول. وأحيانا يتساويان. واختلافهما في الحر والبرودة. اختلاف الليل والنهار حر وبرد. اختلافهما في الخصب والجذب. اختلافهما في الحرب والسلم. فهذه كلها بارك الله فيكم فيها اختلافات بين هذه الآيات. لآيات لأولي الألباب أي علامات واضحة للذين يتفكرون. لأولي الألباب أي لأصحاب العقول. لأصحاب العقول. وليس كل عقل صحيح. في عقل صحيح وفي عقل غير صحيح. قد يكون إنسان عاقل يعرف كيف يلبس وحتى يخترع طائرة، ولكنه من ناحية الشرع لا عقل له لأنه لا يؤمن بربه. وقد يكون الإنسان ما يعرف حتى يقرأ ويكتب، ولكن من الناحية الشرعية له عقل أكثر من ذلك الذي صنع الطائرة. ليش؟ لأنه هذا يؤمن بربه ويعبد الله سبحانه وتعالى. فالعقل عقلان، عقل فطري أو عقل هو العقل طبيعي، وكل الناس كل عقل عنده عقل وهو في القلب. والعقل الآخر هو العقل الشرعي يقول، وهو العقل الذي يتفكر به والذي يعبد ربه به. فليس كل عاقل، ليس كل عاقل عاقل. شو معنات ليس كل عاقل؟ ليس كل من له عقل يعني أنه شرعا يعقل. فوصفهم الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله في كل حال، إما مطلقا أو بالذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وبينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثلا الذكر المطلق، الذكر المطلق أنت جالس تقول سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، لا إله إلا الله، جالس هذا مطلق. تكلم عن عظمة الله هذا هذا. والمقيد، الذكر المقيد مثلا بعد الصلاة قلت 33 الحمد لله 33 سبحان الله 33 الله أكبر وكذا، فهذا ذكر مقيد بارك الله فيك. والذكر نوعان من ناحية أخرى، نوع أجره عظيم وهو الذي تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك وبقلبك، قلبك حاضر ولسانك حاضر. والنوع الثاني الذي فقط باللسان وقلبك غير حاضر، تذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانت تفكر شيء ثاني. فأما الصحيح لما تقول سبحان الله، سبح الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وقل الحمد لله تفهم معنى الحمد لله، لا إله إلا الله تفهم معناها، ولما تقولها تظهر على اللسان، هذا الذكر الذي تؤجر عليه أعظم الأجر. أما الذكر الآخر يعني فيه أجر ولكن ليس كما يعني. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في هذه الأمور بقلوبهم وألسنتهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ليس خلق السماوات والأرض باطلا ليوجد الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون، وإنما بارك الله فيكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلق السماوات والأرض هو من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. في ذلك يقولون سبحانك، أي تنزيها لك أن تخلق السماوات والأرض باطلا فقنا عذاب النار. يدعون الله سبحانه وتعالى أن يقيهم عذاب النار وأن يمن عليهم بالتوبة سبحانه وتعالى. لك هذه الآيات آيات عظيمة بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم روت دخل اثنان من الصحابة على عائشة رضوان الله عليها يسألانها عن أغرب ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم. فشو أغرب شيء رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فتوضأ، فقلت له إلى أين يا رسول الله؟ إني أحب قربك. قال دعيني يا عائشة أتعبد لربي. فتوضأ وبدأ يصلي في الليل، فبكى صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بل لحيته، وبكى حتى بل قميصه، وحتى بل الأرض. فقام فأتى عليه بلال يؤذنه في الصلاة، يقول يا رسول الله الصلاة الصلاة، فرآه يبكي، فقال له أتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال له يا بلال لقد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الآية. فذلك يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يفتتح بها قيام الليل، هذه الآيات بالذات، وهي من سورة آل عمران، سورة آل عمران. فإذا ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. Wahrlich, wahrlich, in der Schöpfung in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Wahrlich in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in der Verschiedenheit von Nacht und Tag sind Zeichen für die Einsichtigen. Diejenigen, die Allahs und im Sitzen gedenken und wenn sie auf ihrer Seite liegen und nachdenken über die Erschaffung der Himmel und der Erde und sagen, unser Herr, du hast dies alles nicht umsonst erschaffen, gepriesen seist du. Verschone uns vor der Strafe des Feuers. Das sind die Ayat von Surat Ali Imran 391. Diese Ayat, die für uns. Warum, Barakallahu fikum, die sind sehr wichtig. Abu Sheikh hat überliefert, dass zwei von den Gefährten zu Aisha gegangen sind und sie wollten sie fragen nach den nach einer Sache, was sie nach einer wunderbaren Sache, die sie vom Propheten Muhammad s.a.w. erlebt hat oder gesehen hat. Dann gingen sie zu ihr, da haben sie gesagt, Mutter von Gläubigen, unserer Mutter, Aisha ist unsere Mutter, Mutter von Gläubigen, was kannst du uns erzählen, was zu sagen, was du den Propheten bewundert hast dafür, was er gemacht hat. Dann hat sie gesagt, eines Tages waren wir im Schlaf, dann hat der Prophet Muhammad, dann ist er aufgespannt. Ich habe gesagt, oh Prophet, bleib neben mir. Ich will immer bei dir bleiben. Der Prophet sagte, Aisha, er sagte ihr, lass mich Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Dann hat er Wudu genommen, hat er sich gewaschen. Und er hat angefangen zu beten, bis sein Bart nass geworden ist von seinen Tränen. Er hat geweint und geweint. Dann bis sein Gewand nass geworden war und bis der Boden nass geworden war, weil er so viel geweint hat, salawatullahi wa salamu alayhi. Dann kam Bilal zu ihm am frühen Morgen und er sagte ihm, oh Prophet, das Gebet. Aber Bilal merkte, der Prophet hat so viel geweint. Der hat ihm gesagt, oh Prophet, du weinst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir alles verziehen. Und du kommst ins Paradies. Er hat ihm gesagt, O Bilal, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir diese Nacht etwas vom Koran offenbart. Das wird bestimmte Ayat vom Koran offenbart. Wehe demjenigen, der diese Ayat liest und der kein Einsicht bekommt oder der nicht nachdenkt. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari. Wahrlich in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied oder Verschiedenheit von Nacht und Tag liegen Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir. Bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Sind sehr wichtig. Barakallahu fikum, der Prophet hat sie auch in der Nacht dann benutzt im Gebet. Das bedeutet, diese Ayat, die sind sehr wichtig. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns damit sagt und vermittelt, dass wir nachdenken, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, dass wir nachdenken, nicht um sozusagen die Religion zu ändern und zu fälschen, nein, sondern um Barakallahu fikum unseren Glauben zu vertiefen und stärker zu machen. Schaut mal diese Himmel. Diese Himmel, wie groß die sind. Und ein Himmel ist größer als der andere Himmel. Und das ist so viel. Und diese Erde, wie das erschaffen worden ist. Diese Sonne, diese Sterne, dieser Mond, die Bäume, die Steine, die Berge. Das alles ist ein Beweis, ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Damit wir Einsicht bekommen und Nachsicht bekommen, damit wir, barakallahu fikum, damit wir nachsinnen und nachdenken. Schaut mal den Unterschied zwischen Tag und Nacht. Tag ist hell, Nacht ist dunkel, Tag ist lang. Nacht ist kurz, das kann umgekehrt sein. Tag ist kurz, Nacht ist lang. Und das können auch gleich sein. Der Tag ist normalerweise wärmer und die Nacht ist kühler. In allen Bereichen gibt es unterschiedliche Unterschiede zwischen Nacht und Tag. Und wenn man richtig nachdenkt, dann kommt man zu einem Schluss. Da sagt man, das ist die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Gepriesen ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir lobpreisen ihn subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, weh demjenigen, der diese Ayat nachliest und kein Einsicht bekommt und der sich nicht der nicht nachsinnt. Das sind Zeichen, Tag und Nacht, Erde, Himmel, die sind Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist. Die sind Zeichen für diejenigen, die Verstand haben. Verstand, es gibt zwei Arten von Verstand. Normaler Verstand, dass du weißt zum Beispiel 1 plus 1 gleich 2, dass du weißt, wie du zum Beispiel Auto fährst oder wie du Flugzeug steuerst oder wie du schreibst und das ist normal Verstand. Und es gibt noch Verstand, das ist im religiösen Sinn. Und im religiösen Sinn, derjenige, der Verstand hat, ist derjenige, der an Allah glaubt und der die Religion richtig praktiziert. Aber wenn man die Religion nicht richtig praktiziert und wenn man an Allah nicht glaubt, dann hat man keinen Verstand. Nicht kein Verstand, dass er, da sagt man ja, ist derjenige, der Laptop bedienen kann und so weiter, hat keinen Verstand. Doch, der hat Verstand. Aber das ist sozusagen dieser Eingeborene. Aber das andere Verstand ist am wichtigsten, dass du dein Verstand benutzt, um Allah subhanahu wa ta'ala richtig anzubeten und dass du Einsicht hast. Und so gedenkst du Allah subhanahu wa ta'ala. Im Stehen, im Sitzen und barakallahu fikum, auch im Liegen. In allen Bereichen gedenkst du Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt eine Art von Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, dass man immer sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt in allen Bereichen. Und es gibt ein, was beschränkt ist. Das bedeutet, was bestimmt ist. Nach dem Gebet, was sagst du? Vor dem Essen, was du sagst? Nach dem Essen, was du sagst? Und das beste Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala ist, wenn du mit der Zunge was sagst und dein Herz auch ist dabei. Aber wenn du nur sagst, ohne das vom Herzen rauszubringen, du bekommst ja dafür Lob. Aber das ist nicht das Richtige oder die richtige Art und Weise, wie man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Deshalb Herz und Zunge zusammen und dabei verstehen. Diese Leute, was machen sie auch? يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Die denken über die Schöpfung der Himmel und der Erde nach. Was sagen sie dann? Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Ein Beduine, barakallahu fikum, sagte, ein Kot von Kamel ist ein Zeichen, dass es hier Kamel gab. Oder weist darauf hin, auf Kamel. Oder die Spuren der Reise oder die Spuren von Füßen von Leuten weisen darauf hin, auf Reisende oder Leute, die sind gegangen hier. Dieser Himmel mit diesen Sternen und diese Erde mit diesen Strukturen sind nicht der Beweis oder die Beweise, dass Allah der Einzige ist. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige. Subhanahu wa ta'ala. Und die sagen, diese Leute, die über die Himmel und Erde nachdenken, sagen, du hast das nicht umsonst erschaffen. Das wird, diese Himmel und Erde sind nicht umsonst da, sondern diese Himmel und die Erde sind da, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, subhanahu wa ta'ala. Weil Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, dass sie mir dienen, dass sie mich anbeten. Das wird, das ist nicht umsonst. Sondern, dass es damit wir nachdenken können und damit wir wissen dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer und der einzige Gott ist und wir müssen ihn anbeten. Subhanak. Wenn man sagt Subhanak, Subhanallah, das bedeutet, Allah hat keinen Mängel und kein Makel, subhanahu wa ta'ala. Allah hat keinen Mängel und kein Makel, subhanahu wa ta'ala. Er ist vollkommen und wir lobpreisen ihn und wir preisen ihn, subhanahu wa ta'ala. Und dann, was machen diese Leute, die nachdenken und die Einsicht haben? Sagen, oh Allah, faqina azab an-nar, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Allah nimmt von ihnen an und Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt sie von der Hölle. Deshalb, diese Ayat sind sehr wichtig, damit man Einsicht bekommt. يحكى أن أبا حنيفة أتاه قوم من الملاحدة، يعني ما يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يناقشوه في وحدانية الله ووجود الله، فأعطاهم موعدا. طبعا هي تحكى قصة على القارب وقصة على جسر، ما يهمنا نحن. إذا كان أبو حنيفة أبو حنيفة رحمه الله، ما كان أبو حنيفة ما يهمنا، ليس ما يهمنا الآن، والقصة تهمنا بس المعنى اللي فيها الزن يعني. قال فأتوه فقال لهم تعالوا غدا. فأتوه في اليوم التالي، انتظروا على باب المسجد فلم يأتي إلى الصلاة التي بعدها، إلى الصلاة التي بعدها فأتوا. فأتوا قالوا وين؟ قال لهم اسمعوا، أنا أعيش في الجزيرة، أنا أعيش في جزيرة، وهذه الجزيرة يربطها باليابسة جسر، جسر، والبارحة كان في عاصفة وأتت العاصفة فكسرت الجسر، فبقيت أفكر ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ فما رأيت إلا إذا المناشير تأتي من السماء وتنشر الشجر وتأتي الحبال وصنعت لي جسرا، فمشيت عليه وأتيت هكذا. قالوا له هل المناشير أتت من السماء هكذا والحبال أتت، يعني كيف تظن نحن مجانين حتى نصدق هذا؟ قال لهم طيب هذه السماء المرفوعة بغير عمل وهذه الأرض ما لها خالق؟ فرجعوا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. إذا ما كنا نصدق نحن أن هذا الكأس أتى لوحده ونقول أكيد أحد صنعه، فكيف بالسماوات والأرض وهذا الخلق العظيم للسماوات والأرض؟ بارك الله فيكم. من اتصلت دسن الإمام أبو حنيفة eines Tages in der Moschee war, dann kamen Leute, die wollten mit ihm diskutieren. Diese Leute waren von den Leuten wie die Philosophen, Atheisten heutzutage. Und sie wollte mit ihm diskutieren. Der sagte ihnen, gib mir Zeit bis morgen. Morgen kommt die zum Mittaggebet, da reden wir. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, ist uns jetzt nicht wichtig, ob das Abu Hanifa war oder ein anderer. Und nicht wichtig, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Hauptsächlich der Sinn ist wichtig. Die kamen dann morgen zum am nächsten Tag zum Mittaggebet, der war nicht da. Dann haben sie das Asr gewartet, der war nicht da. Bis Maghrib kam er, Maghrib kam er rennend. Sagen sie, was ist los? Du hast uns einen Termin wegen Diskussion gegeben. Und sie haben gewartet. Er hat gesagt, Noah, hört mal zu. Ich lebe auf einer Insel. Und es gibt eine Holzbrücke, die diese Insel mit Land verbindet. Und gestern gab es einen Sturm. Und dieser Sturm hat diese Brücke kaputt gemacht. Es saß zerstört. Es saß, ich habe gewartet. Und auf einmal habe ich angeschaut, dann kamen Segel von Himmel, Segel, Holzsegel. Und die haben die Mäule gesägt. Und da kamen Seile vom Himmel. Und die Hamel, die haben die Seile Und die Seile haben die Holzstücke miteinander verbunden und die haben für mich eine Brücke gebaut und ich bin gekommen. Die haben angefangen zu lachen. Haben die gesagt, denkst du, dass wir verrückt sind? Wir glauben sowas? Die Segen jetzt kommen vom Himmel allein und die Seile allein und die machen für dich eine Brücke. Der hat ihm gesagt, ich glaube sowas nicht. Haben sie gesagt, nein, wir glauben sowas nicht. Dann ich sage, aber ich glaube, dass dieser Himmel und diese Erde allein so gekommen sind, ohne dass jemand sie erschaffen hat. Sie waren mundtot geworden und sie haben dann an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Weil das nicht geht eigentlich, dass dieser Himmel, diese Sonne, diese Sterne und so weiter, barakallahu fikum, dass sie so allein einfach kommen. Eine Frau kam zu mir vor ungefähr 10 Jahren hier in die Moschee. Und da hat sie gesagt, sie glaubt an gar nicht. Sie glaubt an gar nicht. Ich hatte Kuli. Ich hatte einen Kuli. Ich habe das geworfen für sie. Ich habe gesagt, haben Sie gesehen, das kam jetzt allein. Da hat sie gesagt, nein, auf keinen Fall. Sowas kommt nicht allein. Da habe ich gesagt, doch, doch, das kam allein. Da hat sie gesagt, nein. Ich habe gesagt, die Tür auch kam allein. Da sie sagt, nein. Ich habe gesagt, das Haus kam allein. Da sie sagt, nein. Ich habe gesagt, die Sonne. Da sie sagt, nein, auf keinen Fall. Ich habe gesagt, der Himmel kam allein. Da sie sagt, auf keinen Fall. Ich habe gesagt, wieso haben Sie nicht geglaubt, dass dieser Kuli oder diese Tür oder die Sonne oder der Himmel nicht allein kommt und Sie glauben, dass Sie keinen Schöpfer haben? Diese Frau hat so geguckt auf den Boden. Ja? Und ich habe die Tränen in ihre Augen gesehen. Die hat angefangen zu weinen. Da hat sie gesagt, okay, gib mir ein bisschen Zeit. Und dann ist sie weggegangen. Abend hat sie mich angerufen, da hat sie gesagt, ich möchte den Islam annehmen. Durch dieses Beispiel. Subhanallah. Ich meine, man sollte barakallahu fikum nur nachdenken und nachsinnen in diesem Zusammenhang. Und viele Leute wissen das nicht, weil sie sich noch nicht überlegt haben. Diese Ayat, die sind so faszinierend, diese Ayat. Inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar. La ayatin li uli al-albab. Diejenigen, die Verstand haben, haben das als Zeichen. Diese Ayat und diese Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. أفلا ينظرون؟ هذا من باب الحث على النظر في هذه الأمور. تأمل خلق الإبل وتأمل خلق السماء وكيف رفعت، وتأمل الجبال وكيف نصبت، وتأمل الأرض كيف سطحت. أولا الإبل بارك الله فيكم، كيف هذا الجسم الكبير الذي يتحمل الأثقال، وهذه الإبر الكبيرة كبيرة وقوية. يأتي طفل صغير يحرك الإبر، يأخذها يمين يأخذها يمين وشمال، أليس فيه أمر للإنسان العاقل؟ يقول سبحان الله، شوفوا هذا الحيوان الكبير، يأتي الطفل يأخذه يحركه يمين وشمال ويأمره. فذلك بارك الله فيكم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما معنى مقرنين؟ لا يعني مطيقين، يعني ما كنا له مطيقين، يعني لأن قرين الإنسان من كان على مثله وعلى شاكلته، أي لسنا مطيقين لها لولا أن سخرها الله لنا. كنت مع أحد العلماء فطلعنا في السيارة، قال لي قل دعاء الركوب، فقل دعاء الركوب، قال لي شو معنى مقرنين؟ قال لي شو معنى مقرنين؟ قال لي شو معنى هذا الدعاء؟ اشرح لي لشوف شو معنى هذا الدعاء؟ سبحان الله، ضحكت لما قال لي. أي الله سبحانه وتعالى سخرها لعباده فيركبوها ويأكلون لحمها وينتفعون بجلودها وأوبارها وأصوافها. ألا تنظر؟ وقال بعض الناس اليوم أنه انظر، يا أخوة لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هنا الإبل بالذات؟ أولا الإبل خلقت من نار، من نار، ثم خلية الإبل غير خلية الحيوانات الأخرى بالذات. فأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذه واحدة. وإلى السماء كيف رفعت؟ يا أخوان هذه السماء ما لا أعني به. الآن لو بدك تتوقف سقف، ألا يحتاج عمود أو شيء يشده؟ طب من يحمل هذه السماء؟ كذلك قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال بغير عمد رفع الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال كيف نصبت؟ هذه الجبال العظيمة كيف هي منصوبة؟ فهي رواسي تمسك الأرض أن تميد بكم، وتقاوم هذه الرياح الشديدة العاصفة. وهو اعلموا أن الجبل ثلثيه في الأرض، ثلثيه في الأرض وثلثه فوق الأرض. ولولا الجبال هذه، لولا أن سخر الله الجبال لكانت الأرض مالت لنا وتحركت. ثم الأرض كيف سطحت؟ جعلها الله سبحانه وتعالى سطحا وسخرها للعباد وجعلها مذللة للعباد، مع كون هي مثل الكرة، مثل البيضة هي الأرض. وعلى فكرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول الأرض كرية وسطحها، أجمع علماء المسلمين هيك أجمع، بينما بعض الناس كانوا على الأشجار لسه. نحن علماءنا كانوا يقولون أجمع علماء المسلمين، أجمع علماء المسلمين على أن الأرض كرية وسطحها مقبب ويشغل 19 الماء وعشر اليابس. ماذا يقول ابن تيمية هذا الكلام؟ ابن تيمية مات سنة 728 للهجرة، يعني قبل 700 سنة من الآن أو أكثر، يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام. وبعدين أحد يتكلم عن المسلمين وعلماء المسلمين حتى في هذا المجال، سبحان الله. إذن الأرض كروية، وأفضل شيء للتسطيح اللي موجود على الأرض والانبساط هو الشكل الكروي، لأنه مبسوطة من كل الجوانب. أفلا فإذا بارك الله فيكم، هنا هذه الآيات أيضا من سورة الغاشية دليل على هذا الأمر. بارك الله فيكم، أي حتى الإنسان يتفكر. Und schauen Sie nicht auf die Kamele, wie sie erschaffen sind, und auf den Himmel, wie er erhöht ist, und auf die Berge, wie sie aufgerichtet sind, und auf die Erde, wie sie ausgebreitet ist. Darum warne, denn du bist wahrlich ein Warner. Die Sura 88, der 17 bis 21. سبحان الله بارك الله فيكم. Das sollte man nachdenken, das sollte man das überlegen. Da sollte man sich überlegen. Schau mal diese Ebel, diese Kamele, sind große Kamele, wie sie große Tiere sind, und die können Geduld zeigen. Und dann kommt ein kleines Kind, und der nimmt dieses große Vieh, und das Kind gibt diesem großen Vieh Befehle, rechts, links, komm, geh. Wenn diese Kamele nicht von Allah subhanahu wa ta'ala uns dienstbar gemacht worden sind, dann hätten wir diese Kamele niemals im Griff bekommen. Aber er hat das dienstbar gemacht. Deshalb, wenn man etwas reitet oder ein Transportmittel nimmt, dann sagt man, subhanallah, sakhkhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinin. Warum sagt man dies mit Gewinn? Weil sozusagen, wie könnten diese Kamele oder diese Tiere oder diese Transportmittel überhaupt nicht lenken, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das uns nicht dienstbar gemacht hat. Und man sagt heutzutage, man hat übrigens, die Kamele sind von Feuer. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten, dass man in den Scheunen von Kamelen betet, wo die Kamele sind. Und zweitens, barakallahu fikum, und zweitens, subhanallah, man hat gesagt, die Zelle von den Kamelen ist total anders als die anderen Zellen von anderen Tieren. Speziell bei den Kamelen. Es gibt eine Besonderheit bei den Kamelen, eine Sonderheit bei den Kamelen. Subhanallah. Deshalb schaut ihr nicht, diese Kamele, wie sie euch dienstbar gemacht wurde. Wie sie erschaffen worden sind. Wir nehmen ihre Häute, wir nehmen Milch von Kamelstuten, wir barakallahu fikum, wir benutzen diese Kamele als Transportmittel und so weiter. Das alles ist Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdenken und dann dankbar sein. Dann auch barakallahu fikum, der Himmel. Der Himmel. Schau mal, der Himmel ist ein Dach. Aber wo sind die Säulen? Wo sind die Säulen? Der Himmel hat Gewicht. Die Leute denken, das hat kein Gewicht. Doch. Das hat Gewicht. Wo sind die Säulen? Kannst du ein Dach ohne Säulen bauen? Nein. Okay, wer hat das? Wer hält diesen Himmel, dass das nicht auf Erde fällt? Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut mal diese Berge. Die Berge, die sind, barakallahu fikum, Verbindung für die Erde. Als Verbindung zwischen den Erden. Und wenn die Berge nicht da gewesen wären, die sind Flöcken. Wenn diese Flöcken nicht da gewesen wären, dann wird die Erde sich bewegen und die wird beben. Aber, und übrigens auch, zwei Drittel eines Berges ist unter der Erde und ein Drittel ist oben. Wenn diese Berge nicht da gewesen wären, dann wirst du auf dieser Erde nicht mehr stehen können, weil alles sich bewegen wird. Das ist gerade Allah subhanahu wa ta'ala. Allah spricht nichts umsonst, wenn er sagt, schaut mal diese Sache. Es gibt bestimmt da etwas, was sehr wichtig ist. Und dann die Erde, wie sie geebnet ist. Die Erde ist geebnet, aber die Erde ist kugelförmig, ballförmig, nicht genau ball, eiförmig, kugelförmig, ballförmig, aber kreisförmig, nicht genau so wie ein Kreis, wie wir das malen. Nein, aber das ist so. Und das ist das Beste, die beste Form dafür, dass die Erde geebnet ist. Sage nicht, dass die Erde zum Beispiel die Hälfte eines Orangen, einer Orange ist. Nein, wir sagen so nicht. Sondern, barakallahu fikum, wir sagen, die Erde ist kreisförmig. Von unten und von oben ist die Erde ein bisschen so gedrückt. Das wird Nordpol und Südpol, die sind ein bisschen gedrückt. Und das ist dann wie Kugel oder Ball. Und man erzählt von Wissenschaften und von Forschungen und sowas. Okay. Sheikh al-Islam Nutaymiyyah rahimahullah ta'ala. Sheikh al-Islam Nutaymiyyah rahimahullah ta'ala mehr als 700 Jahren. Wisst ihr, was er sagt? Der sagt, die Gelehrten des Islam sind in Übereinstimmung, sind in Konsens, dass die Erde ballförmig ist und neun Zehntel von der Erde ist vom Wasser befüllt und bedeckt und ein Zehntel von der Erde. So sagt er vor 700 Jahren, während die Leute auf den Bäumen gelebt haben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Islam ist Religion der Forschung und von Wissenschaft und Islam ist die wahre Religion, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deshalb schaut mal das auch, diese Sache. Ein Gelehrter sagt vor 700 Jahren sowas. Und er sagt, Konsens hat man damals Yuri Gagarin oder Neil Armstrong, da hat man die nicht gehabt. Hat man Apollo gehabt? Nein. Apollo, das kam erst in den 60er Jahren. Tabarakallahu fikum, alhamdulillah rabbil alamin. ويقول تعالى أفلا ينظرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والنظر هنا أفلم يسيروا، السير إما يكون بالأقدام وكذا، يعني الإنسان يتجول، أو يكون بالقلب يتأمل ويتفكر في في في, في الناس الذين كانوا من قبلهم. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لما كفروا بارك الله فيكم، لما كفروا فالله سبحانه وتعالى أخذ منهم كل شيء ونسأل الله السلام. إذن هذه القصص والتي موجودة في ديننا. أما الحديث الذي ذكره الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، هو ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن معناه المعنى فيه صحيح، أنه الكيس من دان نفسه وعمل لباع الموت، اعمل لباع الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يعني جلس وما عمل شيء، فنسأل الله السلام. بارك الله فيكم. دي letzte آية 47 sind sie denn nicht im Land umhergezogen so dass sie sehen konnten wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren. Allah hat völlige Vernichtung über sie gebracht und den Verleugnern wird das Gleiche wie ihnen zuteil. Diesbezüglich gibt es noch viele Koran-Ayat und Hadithe, wie der bereits erwähnte Hadith Nummer 66. Scharfsinnig ist derjenige, der sich selbstkritisch betrachtete und nach dem strebt, was ihm nach dem Tode zum Wohl gereichen wird. Diese Überlieferung ist schwach, das wird diese Hadith-Überlieferung ist schwach, barakallahu fikum. Und die Aya ist klar, das bedeutet die Leute, die herumgezogen sind, das wird die haben gesehen, weil sie gereist sind und weil sie die Länder gesehen haben, oder im Herzen. Sie hören, was mit anderen passiert. Als diese Leute den Glauben verabscheut haben oder den Glauben nicht angenommen haben und sie haben sozusagen verleugnet, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie bestraft. Deshalb sollte der Gläubige Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sollte Gutes machen und sollte nachdenken und nachsinnen, weil das auch ein Teil der Religion ist und das stärkt unseren Glauben. Der Hadith oder die Überlieferung mit der scharfsinnig ist derjenige, der sich selbstkritisch betrachtet, der Sinn ist gut und schön, aber als Hadith, das ist schwach. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alameen.